3. Phonetik. Konsonantenhäufungen. B. Hör zu und sprich nach. 5. Die fünfte Stunde. 11. Das elfte Mal. 12. Die zwölfte Klasse. 20. Der 20. Dritte.